Historischer Adelsklub von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Historischer Adelsklub. Zu seinem Bruder Pluto sandte Zeus: Entbiete mir zu meinem Namensfest auf dem Olymp die großen Toten sämtlich. Unsterbliches Verdienst ist auch ein Adel. Klein war der Saal, erlesen die Gesellschaft. Als Schibolett anstatt der Wappenschilder diente das Antlitz, nämlich alle Wiesen, ob noch so uneins an Profil und Ausdruck, doch ein gemeinsam Muttermal im Antlitz, das Muttermal des Mutes und der Wahrheit. Da tat sich auf die Tür und feierlich, mit hohepriesterlichem Schritt, die Toga in wichtigen Falten um die Brust geworfen, die Stirn bekränzt, das Lockenhaar gescheitelt, erschien ein Gast, den hohen Göttern ähnlich. Befremden lähmte die Versammlung. Hera, die Brauen zuckend, biss sich auf die Lippen. Zeus aber, freundlich vor den Fremdling tretend: Fürwahr, es tut mir leid, ein Missverständnis. Dann wettert er zu Pluto: Ohne Spaß, mein lieber Bruder, ernstlich, solche Possen verbitt ich mir. Wieso? Das war der große. Mit heftiger Stimme unterbrach ihn Zeus: Ein feierlicher Kerl ist niemals groß. Behalte das und merk dir's für die Zukunft. Ende von Historischer Adelsklub. Aufgenommen von Sonja.